Hallo, ich habe neulich einen Blogbeitrag gelesen. Da ging es im weitesten Sinne um, ja, Sippenhaft. Genau, so hieß er auch. Sippenhaft, das können wir ganz piratig, versteht sich. Ja, letztendlich ging es darum, dass die Unstimmigkeiten zwischen erwachsenen Menschen auch auf ihre Kinder übertragen werden. Jetzt könnte man sagen, gut, das kommt auch vor, aber speziell bei den Piraten, die sich ja immer besonders hehre Ziele setzen und besonders hohe Ansprüche an ihren Gegenüber stellen, sollte man eigentlich erwarten, dass das nicht der Fall ist. Nun, letztendlich gibt es da auch durchaus einen Zusammenhang zwischen dem, was da jetzt als sippenhaft bezeichnet wird, und gemeinschaftlichen Mobbing. Wer also dazu mit dem Ausgestoßenen redet, der bekommt Ärger, der wird dann letztendlich selber zu den Ausgestoßenen. Wenn ich mich zurückerinnere, das ist jetzt kein neues Phänomen, sondern bei der Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2012 in Münster hat man mir schon zugezischt, ich solle mich mit einem bestimmten Kölner Piraten nicht so häufig unterhalten oder sehen lassen, weil das könne meiner eigenen Kandidatur entgegenlaufen. Und ich habe das damals für totalen Schwachsinn gehalten und sehe auch heute noch überhaupt gar keine Notwendigkeit, mich aufgrund Aussagen von anderen, von irgendjemandem zu distanzieren. Ist das Ganze eine Ausnahme? Ist das ein Sonderfall? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass das durchaus häufiger passiert. Später dann, im Jahr 2013, hat man mir über einen anderen relativ aktiven und bekannten Piraten teilweise ganz üble Dinge zugetragen und mir also die wildesten Dinge erzählt. Oh, man müsse da aufpassen und überhaupt und so weiter. Und wie es meine Art ist, habe ich denjenigen direkt darauf angesprochen und konnte mit ihm das Thema also auch klären. Und es stellte sich heraus, dass derjenige, der da diese Gerüchte verbreitet hat, letztendlich nur über ein mehr als schwaches Halbwissen verfügte und sich dann irgendwelche Dinge zusammengereimt hat, zusammengesponnen hat, um die dann zu verteilen, um dann denjenigen durchaus auch zu schaden. In dem Zusammenhang habe ich vor einiger Zeit auch noch einen Blogbeitrag geschrieben, der mit Täter- oder Opferschutz überschrieben war und den die meisten Leute dann als Nachtreten in eigener Sache angesehen haben und so weiter. Aber nun gut, ich weiß, wer mahnt, der hat Unrecht. Letztendlich haben zwei der Hauptbeteiligten seinerzeit im Hammergate auch gezeigt, wie Mobbing innerhalb dieser Partei funktioniert. Das Ganze ist letztendlich dann relativ hochgespielt worden und so weiter. Und im Anschluss an diese ganze Geschichte, nachdem das abgeschlossen war, haben die beiden sich dann auch noch hingestellt und einen Podcast veröffentlicht, in dem sie dann das auch noch als vollkommen okay bezeichnen, jemanden über die Klinge springen zu lassen, wenn das der Sache dient. Das, liebe Piraten, ist ganz schön pervers. Aber wenn das eure Ansicht ist, da wird derjenige, der sich eingesetzt hat, für jemanden im Nachhinein auch noch niedergemacht. Und das betrifft nicht nur diesen Fall, sondern auch andere Fälle. Und da wundert man sich, dass die Hilfsbereitschaft bei Menschen immer weiter nachlässt? Wohl eher nicht. Aber das Ganze ist kein Piratenproblem. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich hier lediglich zeigt. Piraten sind voll innerhalb der Gesellschaft angekommen und die Probleme innerhalb der Gesellschaft zeigen sich auch innerhalb der Piratenpartei. Weitere Beispiele gefällig für den Umgang mit Mitmenschen innerhalb der Partei? Ich nenne in dem Zusammenhang die unendliche Geschichte um Bodo Thiessen. Leute, also entweder ist diese Person aus der Partei ausgeschlossen, weil er in der Partei nicht tragbar ist, oder nicht. Ist er ausgeschlossen, dann bitte raus. Wenn er nicht ausgeschlossen ist, dann ist aber der Umgang mit ihm und dem Umgang mit allen, die mit ihm sprechen oder in irgendeiner Form mit ihm Kontakt haben, widerlich, absolut widerlich, anders kann ich es nicht bezeichnen. Und wenn das Schiedsgericht in dem Falle einen Ausschluss ablehnt, dann muss diese Partei dann muss auch die Parteibasis sich an dieses Urteil halten. So ist das nun mal. Aber so wird letztendlich, ohne dass eine rechtskräftige Verurteilung stattgefunden hat, von den Mitgliedern weiterhin eine Strafe durchgeführt. Derjenige wird ja bloßgestellt, wie auch immer. Ich will auch überhaupt gar nicht an der Stelle über die gemachten Aussagen oder nicht gemachten Aussagen hier schwadronieren, weil ich mich ehrlich gesagt mit der Casa Bodo Thyssen überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich weiß nicht, was er gesagt haben soll und so weiter. Interessiert mich auch in diesem Zusammenhang nicht. Wichtig ist eigentlich der Faktor, er ist vom Schiedsgericht nicht aus der Partei geworfen worden nach den entsprechenden Urteilen und damit musste das Thema eigentlich durch sein. Das gleiche gilt übrigens im Prinzip 1:1 für den Fall Ottler Pinnow. Da ist genau das gleiche passiert oder da passiert das genau das gleiche. Letztendlich geht das sogar noch so weit, dass die Überbringer schlechter Nachrichten attackiert werden. Gut, hatten wir vor ein paar Jahrhunderten schon mal, aber nun gut, warum alte Dinge abschaffen, wenn sie sich bewährt haben? Ich denke in diesem Zusammenhang unter anderem an jemanden wie Joe Menschenfreund, der sich durchaus konstruktiv mit den Problemen, die diese Partei hat, auseinandergesetzt hat und hat auch durchaus Lösungen aufgezeigt bzw. gezeigt, warum bestimmte Dinge einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Aber er ist der Überbringer schlechter Nachrichten und wird dementsprechend quasi hinfortgetrieben. Und jetzt wird das Ganze auf die Spitze getrieben. Es gab mal diesen ganz tollen Spruch, den Piraten sich auf die Fahnen, auf die Orangenen geschrieben haben. Wir wollen die besseren Lösungen bieten, egal von wem der Vorschlag kommt. Da wurde sogar schwadroniert, dass man mit dem politischen Gegner zusammenarbeiten würde, um das bessere Konzept zu erarbeiten. Man würde sich nicht anderen Vorschlägen gegenüber blockieren und so weiter und so fort. Und eine der zur Landtagswahl 2012 beliebtesten Fragen bei der Kandidatenbefragung war, würdest du einem Vorschlag zustimmen, wenn er von einem Rechtsradikalen im Landtag eingebracht werden würde? Ja, wie sehen denn jetzt die Fakten aus? Ich nehme mal ein Beispiel. Und zwar gibt es einen Beschluss der Partei, der da sagt, wir wollen raus aus der Atomkraft und wir lehnen die Endlagerung in der bisherigen Form ab. So weit, so gut, so nachvollziehbar. Okay, wenn wir die Endlagerung in der jetzigen Form ablehnen, müssen wir eine Alternative dazu finden. Möglich wäre zum Beispiel, einen der Vorschläge der Nuklearia zu verwenden. Was nicht heißt, dass wir das komplett übernehmen müssten oder dass diese Partei das komplett übernehmen müsste. Nein, sie haben einen Vorschlag erarbeitet, in dem es darum geht, die immens lange Halbwertszeit der verbliebenen Materialien so weit zu reduzieren, dass wir das noch zu Menschengedenken auch wieder weggeschafft kriegen, diesen alten Mist. Man müsste natürlich an diesem Konzept arbeiten. Man könnte zum Beispiel hingehen, aus diesem Konzept, das die Nuklearia erarbeitet hat, den Teil entwerten des Atommülls herausnehmen, sagen, jawohl, das ist konsensfähig, aber die weiteren Vorschläge, wir wollen zurück zur Atomkraft, sagen, das ist nicht konsensfähig. Das würde bedeuten, die besseren Lösungen zu bieten. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Nein, mit der Nuklearia redet man nicht, die schließt man aus, weil die eine Meinung vertreten, die wir nicht vertreten wollen. Also wird der komplette Vorschlag geblockt. Was, liebe Piraten, ist jetzt bitteschön der Ansatz zur Atommüllentsorgung? Endlagerung? Nein. Aber bitte was? Mein Name ist Klaus Hammer und das war meine Meinung.